Good morning. Guten Morgen. I hope you are wonderful. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Here in Sao Paulo it's hot. Hier in Sao Paulo ist es heiß. Winter is over, summer has come. Winter ist vorbei, der Sommer ist da. And our air condition is broken. Und unsere Klimaanlage ist defekt. So Daniel and me are suffering here while we're recording this devotional for you. Daniel und ich leiden, während wir diese Andacht für dich aufnehmen. But we're missionaries, we're always fine. Aber wir sind Missionare, uns geht es immer gut. So let's talk about some consequences of not forgiving. Lass uns über einige Konsequenzen sprechen, wenn wir nicht vergeben. You know, first of all, we raise up a barrier. Zuallererst richten wir eine Barriere auf. Think, the moment you don't forgive, you've now built up a barrier. Überlege, in dem Moment, in dem du nicht vergibst, hast du eine Barriere aufgebaut. It makes sense to build up barriers. Es macht keinen Sinn, eine Barriere zu errichten. In 2001... 2001 we have lived through a very, very, very painful moment. Erlebten wir einen sehr, sehr, sehr schmerzhaften Moment. And Debbie was so deeply wounded. Debbie war so tief verletzt. And I remember, ich erinnere mich, when Debbie said, als Debbie sagte, well, I'm just gonna put a wall around my heart. Ich werde eine Mauer um mein Herz bauen. I'm not gonna let anybody in anymore. Nobody come near me. Ich lasse niemand mehr hinein. Niemand mehr kommt in meine Nähe. You know, and instinctively, intuitively, that really bothered. Instinktiv hat mich das sehr beschäftigt. And I talked to her, but she would not listen. Ich sprach mit ihr, sie wollte jedoch nicht zuhören. But I knew that they would destroy her. Ich wusste, dass dies sie zerstören würde. So I did, you know, the best thing that I knew what to do. Ich tat das Beste, was ich tun konnte. I just spent 40 days fasting and praying. Ich betete und fastete während 40 Tagen. Just so that God can give me, I can experience the wisdom and the grace and be the guy, right guy who bring you the keys from heaven. So dass ich die Weisheit, die Gnade erleben kann und der richtige Mann sein kann, der ihr die Schlüssel vom Himmel bringt. I didn't know what to do. Ich wusste nicht, was zu tun war. And then, you know, God gave me this incredible revelation. Dann gab mir Gott diese unglaubliche Offenbarung. And that actually changed her, walked out of this unforgiveness. Und das veränderte sie tatsächlich und sie kam aus ihrer Unvergebenheit heraus. It seems so simple and yet it's so profound. Es scheint so einfach und doch ist es so tiefgründig. You know, here is what I said to her. Hier ist, was ich zu ihr sagte. I said, sweetheart. Sweetheart. If you build a wall around your heart. Wenn du eine Mauer um dein Herz baust. Yes, you're going to keep the people out that wound you. Ja, du wirst die Leute, die dich verletzt haben, fernhalten. You also keep people out that really unconditionally love you like me. Doch, du hältst auch Menschen fern, die dich bedingungslos lieben, wie zum Beispiel mich. You know, that was such a revelation. She tore down the wall of her heart. Das war so eine Offenbarung. Sie riss die Mauer von ihrem Herzen nieder. Unforgiveness builds a barrier. Unvergebenheit baut eine Barriere auf. Secondly, zweitens, another consequence, eine andere Konsequenz. And don't misunderstand this one. Missverstehe das nicht. It stops you from experiencing the blessing of God. Es hindert dich daran, die Segnungen Gottes zu erleben. Now, I want you to understand and listen carefully what I said. Ich will, dass du verstehst und aufmerksam zuhörst. I never said that it stops God from blessing you. Ich sagte nie, dass es Gott abhält, dich zu segnen. Because our blessings have come to us in Jesus Christ. Unsere Segnungen sind durch Jesus Christus zu uns gekommen. You know, but there's one thing what God has given us through Christ and there's another thing what we can really receive. Weißt du, es ist eine Sache, was Gott durch Jesus Christus uns gegeben hat, aber was wir bekommen können, ist eine andere Sache. Because whatever we can receive of the finished work of the cross has to do with our heart. Was auch immer wir vom vollbrachten Werk am Kreuz empfangen können, hat mit unserem Herzen zu tun. If our hearts are messed up with unforgiveness, wenn unsere Herzen mit Unvergebenheit durcheinander gebracht sind, that stops us from receiving the things that already belong to us. Hält uns dies ab, Dinge zu empfangen, die uns bereits gehören. Think this thought. Denke diesen Gedanken. The cross has done everything for you to live a life of extraordinary abundance. Das Kreuz hat alles für dich gemacht, dass du ein Leben in einzigartigem Reichtum leben kannst. And because you choose not to forgive, you're missing it all. Und weil du willst, nicht zu vergeben, verpasst du alles. See, that thought alone doesn't make sense not to forgive. Allein dieser Gedanke, es macht keinen Sinn, wenn du nicht vergibst. So I'm gonna finish up with the last few thoughts. Ich beende mit einigen letzten Gedanken. How are you gonna cleanse yourself from unforgiveness? Wie reinigst du dich von Unvergebenheit? First of all, you recognize your sin before God. Zuallererst erkennst du, dass du vor Gott gesündigt hast. Don't recognize the other sins, the sins of your brothers before God. Recognize your own. Erkenne nicht die anderen Sünden, die Sünde deiner Brüder vor Gott. Erkenne deine eigenen. You know, we like to do that when other people have sinned against us. We recognize their sins before God. Das machen wir gerne, wenn andere gegen uns gesündigt haben. Wir anerkennen ihre Sünden vor Gott. Oh, you recognize your own. Du bekennst deine. Then you say, dann sagst du, God, I accept and I receive your forgiveness. Gott, ich akzeptiere und empfange deine Vergebung. And then you need to take his help and his grace. Dann musst du seine Hilfe und Gnade nehmen. You choose to forgive and you say, Jesus, I need your help. Du wählst zu vergeben und sagst, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Please give me a revelation of how much you've forgiven me. Gib mir bitte eine Offenbarung, wie sehr du mir vergeben hast. Do you remember the religious guy was upset because of the woman who was extravagant with Jesus? Erinnerst du dich, der religiöse Kerl, der sich aufregte über die Frau, die mit Jesus verschwenderisch war? Washed his feet. Sie wusch seine Füße. What did Jesus say? Was sagte Jesus? He who has been forgiven much, he loves much. Dem, der viel vergeben wurde, der liebt viel. So. Why don't you ask Jesus? Warum fragst du nicht Jesus? To show you how much he has forgiven you. Dir zu zeigen, wie viel er dir vergeben hat. That's simple. So einfach. I hope you guys enjoyed this series. Leute, ich hoffe, ihr habt die Serie genossen. 10 days. 10 Tage. And it's only the first enemy. Und es ist erst der erste Feind. We have a long series, people. Wir haben eine lange Serie, Leute. Talking about the enemies of our soul. In der wir über die Feinde unserer Seele sprechen. As always, thank you for listening to us. Wie immer danke, dass ihr uns zuhört. We are very, very blessed. Wir sind sehr, sehr gesegnet. That we can bless people like you. Dass wir Menschen wie euch segnen können. See ya. Bis dahin.